Welches kann ein Mann sich preisen, der ein weiteres Herz gewinnt? Sie kann küssen, weinen, lachen, lieb und treu sein, das sind Sachen. Ja, Waldorf ist ein schönes Mädchen, Waldorf ist ein schönes Kind. Waldorf ist ein schönes Mädchen, Waldorf ist ein schönes Kind. Waldorf hat zwei klare Augen, lange Zöpfe, blondes Haar. Sanfte Lippen, rote Wangen, alles, alles wunderbar. Sie kann küssen, weinen, lachen, lieb und treu sein, das sind Sachen. Ja, Waldorf ist ein schönes Mädchen, Waldorf ist ein schönes Kind. Waldorf ist ein schönes Mädchen, Waldorf ist ein schönes Kind. Waldorf ist ein schönes Mädchen, überall wird sie verehrt, weil sie alles, alles das hat, was ein Männerherz begehrt. Sie kann küssen, weinen, lachen, lieb und treu sein, das sind Sachen. Ja, Waldorf ist ein schönes Mädchen, Waldorf ist ein schönes Kind. Waldorf ist ein schönes Mädchen, Waldorf ist ein schönes Kind.